Deutsche eingestiert, wenn sie zerschellt. Noch tausendfach drückt sie die neue Saat in deutsche Erde, wenn sie fällt. Allgegenwärtig sind die Lügen, denn eure Freiheit ist nur Schein und ein versklavtes Volk zu lieben. Kann heute sehr gefährlich sein, ihr habt uns nichts zu sagen. Nur die eine Ordnung zählt, die wir uns selbst geschaffen haben. Keiner von uns hat euch gewählt. Euer Hass auf Deutschland ist gebot. Wir wollen sein Leben, ihr den Tod. Zeichen der Entfesselung sind unser Evangelium. Bevor wir sie ermahnen, denn ihr weht nur eure Fahnen. Sie führen weiter ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Unhöllenruf und Wutanschlag, ihr Söhne Zeus, es kommt der Tag. Verzogenen und Feigen, der Krieg war nie vorbei. Nur weil heute die Gewehre schweigen, seid ihr zwar alles nur nicht frei. Blindlings wüten die Schergen, noch sind wir Minderheit. Doch heute von euch verfolgt zu werden, die höchste Ehre dieser Zeit. Jeder von uns, einer zu viel, nicht vorgesehen in eurem Spiel. Auch jeder repressive Schlag hämmert den Trotz in uns Stahlart. Immer vorwärts Germanen, ihr weht nur eure Fahnen. Immer vorwärts, immer weiter vorwärts, ihr deutschen Streiter. Wir spüren es jeden Tag, sie führen ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Ein Gedanke, der die Stadt, sie führen ihren Krieg, denn die Idee ist unbesiegt. Sie dachten, dass die deutsche Eiche stirbt, wenn sie zerschellt. Noch tausendfach drückt sie die neue Saat in deutsche Erde.